Willi Forst streckt die Hände aus, geht mir entgegen, lächelt. Sein Gang ist rhythmisch-musikalisch, als folge er einem etwas altmodischen Swing, laufe vor dem Beat. Sein Sommerfrischler-Gesicht scheint nicht zu wissen von Krieg und Hunger, Besatzung und Flucht. Unzuständig für Tragisches, nicht aufnahmebereit für Chaos und Untergang. Ein heiterer Monarch aus dem Exil heimgekehrt, selbstsicher, energiegeladen und bereit zu regieren. Er stülpt sein Lächeln über andere wie ein Kaffeewärmer, wie Scheuklappen. Wenn's was zu sehen gibt, bin ich es, befiehlt das Lächeln. Ich werde ruhig, die Warnantennen rutschen zusammen. Igliges wird samten, krakeliges schnurrig. Hier gibt's keine Absagen, Nachfragen, Umbesetzungen, Irrtümer. Blindlings werde ich folgen und verteidigen und keine Fragen stellen. Nur das Buch kenne ich nicht. Es bleibt das Forstsche Mysterium, die nur ihm zur Verfügung stehende Partitur. 2 Wochen nach meiner Ankunft und nur wenige Tage vor dem Drehbeginn nahm er mich in Mainz-Burs gute Stube, legte einen Wälzer auf seine Knie, entzündete eine Zigarette, klappte den Deckel auf, las »Die Sünderin«. Die öden Anmerkungen eines Drehbuchs wie Einblenden, Kamera erfasst, Überblenden, totale, halbtotale, übergehend, las er ohne Unterbrechung und nur selten dem Schauspieler Forst die Zügel überlassen bis zum breitgetippten Ende. Nach kurzer Pause, in der ich bewegungslos gesessen und nichts anderes als das schwerfällige Ticken einer wurmstichigen Standuhr wahrgenommen hatte, erhob er sich, entkorkte eine Steinhegerflasche, trank 2 Fingerhutgroße Gläschen, sagte, »Ist das eine Rolle oder nicht?« Überwältigt konnte ich mein Ja nur nickend bestätigen. Erich Pommers Mahnung schien übereilt, Carol Reiters Hinweis auf Skandalaspekte übertrieben. Handelte es doch von einer durch Krieg, Flucht und Familie auf schiefe Bahn geratenen, die durch die Liebe zu einem todkranken Maler vom Lotterleben geheilt, schließlich mittels Gift dem Sterbenden in den Tod folgt. Dass sie dem Geliebten während eines glückseligen Jahres unter anderem Modell steht und dass dieses mit dem Ablegen sämtlicher Garderobe verbunden, schien mir dank meiner kurzfristigen Tätigkeit als Zeichenschülerin unter Klempes strenger Anleitung weder verwunderlich noch erwähnenswert. Mit letztem Anflug von Widerstand und schüchternem Spott nannte ich Forst den Meister. Im Atelier gab es nichts Familiäres. Gesittet blieb der Ton, verstummt waren die Kaffeeschlürfenden auf die Plätzebohler, verbannt die Presse. Zeitraubende Diskussionen, wie eine Szene zu spielen sei, fanden nicht statt. Der Meister beherrschte die Halle von der Beleuchterbrücke bis zum Feuerwehrmann, vom Schauspieler bis zum Kamerateam. Er dirigierte, führte, zwang, ohne dass die Bezwungenen auf die Idee kamen, mit ihrem Bezwinger zu hadern. Selbstsicherheit und Charme des leisen Diktators ließ an keiner seiner detaillierten Anweisungen zweifeln. Makellos, fehlerlos blieb er für mich, sein Zorn gerecht, seine Absicht erhaben. Ein Ersatzvater, der Verantwortung ab- und übernahm und dem ich die undargelegte Anbetung einer hormongestörten 15-Jährigen auflud. Die wortkackspröde Verherrlichung blieb nicht unbeachtet. Der um vieles Ältere nahm sie auf, lenkte Spannung, ließ sie in der Arbeit jungfräulich fristen. Im Spätherbst rief ein schnöseliger Wichtigtuer aus München an, behauptete von der Fox zu sein, forderte mich auf für einen amerikanischen Film mit dem Titel »Entscheidung vom Morgengrauen« Probeaufnahmen zu machen. »Nein«, sagte ich und war überrascht, dass das Nein so selbstverständlich und ohne Zögern gesagt worden war. Ein späteres Telefongespräch mit dem Regisseur Anatol Litwak beunruhigte mich nur mäßig und nur insoweit, als mein porös gewordener Ehrgeiz die amerikanische Niederlage nicht ertragen konnte und ich den boshaften Anspielungen der deutschen Presse nicht gewachsen war. Als der Meister sich bereit erklärte, Herrn Litwak einige Filmmuster der bis dahin streng gehüteten und selbst vom Verleiher noch nicht begutachteten Sünderin vorzuführen, sagte ich Dankbares, fühlte mich verstoßen und weitergereicht. von einem unübersehbaren Schnupfen befallen, der meine M's zu B's und mein Gesicht quelläugig und rotnasig gestaltete, begrüßte ich den aus München angereisten Regisseur. Noch immer besaß ich nichts anderes als Marlenes Sommermantel. Und bei etlichen Graden unter Null folgte ich niesend dem pelzverbrämten und für Tundrafahrten eingekleideten Litwak in die ungeheizte Filmvorführung, um zum ersten Mal einige Szenen des Films zu sehen, an dem ich seit Wochen arbeitete. Bis auf wenige Drehtage in Italien und die Aufnahme eines Monologs, der die fast stumme Handlung begleiten sollte, war die Arbeit mit Willi Forst beendet. Von einem weiteren gemeinsamen Film war gesprochen worden, aber es gab kein Buch, nur vage Vorstellung, mehr eine lose Verabredung zu einem Treffen irgendwann irgendwo. Die bevorstehende Italienreise war ein Aufschub, auf den ich mich konzentrierte und über den ich nicht hinwegzudenken wagte. Kurt Hirsch hatte eine Stellung als Assistent und Dolmetscher bei der Fox angenommen und fuhr mit einem neu erstandenen Wagen nach München. Ich vermisste ihn nicht, dachte nur selten und mit der traurigen Mischung aus Mitleid und Hilflosigkeit an ihn. Als wir in Positano ankamen, saß eine tomatenrote Sonne auf dem Meer, färbte übereinander geschachtelte Häuser Rauschengelgold, malte Flammen auf Fensterscheiben, ließ Chagall-Kinder aus fetten Wolken schweben. Ein stecknadelgroßer Punkt, der kreisend den gleichen Nerv zu treffen schien, sagte, es wäre gut, sich von dem Felsen zu stürzen, auf dem ich saß. Gut, weil die immer gesuchte, endlich gefundene Schönheit vielleicht erhalten bliebe. Am nächsten Morgen regnete es. Nach 14 Tagen ergebenen Wartens geriet das winterverschlafene Hotel in Aufruhr. Ein Gespräch aus München war angesagt worden. Nach zahllosen Unterbrechungen, Neuanmeldungen, erregten Rufen und Prontos fand ich heraus, dass Kurt Hirsch der Anmelder war. »Ich spreche in beruflicher Angelegenheit und für die Fox«, brüllte er. »Du musst übermorgen früh in München sein. Litwak braucht dich für die ersten Einstellungen.« »Ich kann nicht weg. Wir hatten schlechtes Wetter und haben noch nicht mal gedreht. Der amerikanische Film ist wichtiger.« Ich kann die Produktion nicht auffliegen lassen, nur weil mich die Amerikaner plötzlich brauchen. Es wurde ein Krach, der sich auf Filmdispositionen konzentrierte und anderes meinte. Anfänglich freuten mich die Riesenplakate auf Kinowänden, Litfaßsäulen und Trümmerhaufen. Langmähnig, naiv, wampige, die den Titel Sünderin unterstreichen sollten, beeindruckten mich die Premierenreisen von Hamburg bis Wien, erstaunten mich die Pressekonferenzen, das Gestottere der sich voreinander genierenden Journalisten, die zaudernd Fragen stellten. Und ich bewunderte die flammenden Ansprachen des Willi Forst, der seinen gut gemachten, aber artig melodramatischen Film verteidigte und war überwältigt von den Jubelchören der Autogrammjäger. Als ich München verließ, war aus dem Erfolg Verfolgung geworden. Hatte ich Namen verloren, war er mit Sünderin ersetzt, waren Drohbriefe, Morddrohungen, im Detail aufgeführte Anliegen zahlloser Sexualverrückter tägliche Lektüre. Von Kanzeln angegriffen und von Pfarrern zerpflückt, von Tränengas und Stinkbomben verfolgt, von Protestkundgebungen und Umzügen begleitet, war der Film dennoch oder deswegen in seinen ersten 3 Wochen von 2 Millionen Deutschen gesehen worden. Demonstrierende Geistliche wurden mit Scheißpriester und schwarze Hunde bedacht. Andere in den Chor des Protests Einstimmende hatten Kinos verbarrikadiert, Absetzung gefordert, Vernichtung des Negativs beantragt. Ohnmächtige und halb Zertrampelte waren an jeder zweiten Theaterkasse vorzufinden. Wo immer ich hinkam, brüllte es die Sünderin. Rannte ich, hieß es, jetzt macht's auf Kind. Ging ich langsam, da schleicht sie wämpig. Lachte ich, na, die hat Nerven. Lachte ich nicht, die Reue kommt zu spät. Sie pöbelten und spuckten und der Film wanderte von Richtertisch zu Richtertisch. Der Bischof von Luxemburg hatte, wie so viele seines Glaubens, die Bevölkerung aufgefordert, dem Film auf jeden Fall fern zu bleiben. Da wurden Blätter ausgeteilt, die dieser Film spottet nicht nur der christlichen Moral, sondern auch des elementarsten menschlichen Anstandes. verhöhnt die Ehre unserer Frauen und Mädchen, gefährdet das gesunde Ehrbarkeitsgefühl unseres Volkes, wetterten. Hinaus katapultiert und zur Rechenschaft gezogen, schien ich mitverantwortlich für alles, was das plötzliche Ärgernis Sünderinnen darstellte. Ich begriff nichts, hatte die Jahre der sittlichen Aufrichtung, der ersten wetterleuchtenden Zeichen eines Wirtschaftswunders und seiner nach Instandsetzung von Ordnung und Moral strebenden Gesellschaft verpasst. Verstand nicht, dass mit Währungsreform, regelmäßiger Nahrung, geheiztem Schlafzimmer, eine auf Keuschheit bedachte Betulichkeit Einzug gehalten und das Unfassliche des Vorhergegangenen ignoriert, abgeschrieben und verdrängt hatte. Die Reaktion auf ein nacktes Mädchen auf der Leinwand kurzfristig gezeigt, ließ mich glauben, dass an einem Großteil der Empörten eine Lobotomie vorgenommen worden sei, die sie von der Erinnerung an eine diabolische Vergangenheit befreit hätte. Erich Pommer: Bei einem Film starten sie Revolutionen, bei Gas kann man nicht. Im Herbst werde ich meinen Film anfangen. Die Reklame kommt mir als Produzenten zugute, Ihnen nicht. Nach diesem Skandal hat jeder recht, nur sie nicht. Entgegen seiner Angewohnheit, distanziert und zurechtweisend zu sein, klopfte er meine Schulter wie einem alten Kriegskameraden, der einem Strafbataillon zugeteilt wurde. Erich Pommer rutschte in seinen Sessel, war mürrischer Steinadler, sagte: »Seien Sie kein Kind. Mit dem, was auf Sie zukommt, können Sie sich das nicht mehr leisten. Bis zu unserem Film haben Sie viel Zeit, fahren Sie irgendwo hin, aber allein.« Ebenso gut hätte er mir empfehlen können, mich umzubringen. Allein war nicht auszudenken. Allein war totales Ausgeliefertsein, war Angst vor Drohbriefen, vor Irrem im Kleiderschrank, vor Pfiffen, kreischenden Kindern, zwinkernden Knaben im Stimmbruch begriffen, zweideutigen Anspielungen rundlicher Herren mit Luftschutzwartgesichtern, vor dem »Komm, Fritz, wir gehen« säuerlicher Ehefrauen in Restaurants, vor Geschlechtsteilwedlern und »Nuzieren Sie sich mal nicht, haben Sie doch alle nackt gesehen.« Willi Forst, der einen neuen Film vorbereitete, nahm Erfolg, Aufruhr und Widersprüchliches gelassen hin, war erfreut über Protest und Besucherschlangen, schien glücklich, mich berühmt gemacht zu haben, ahnte wohl selbst nicht die Auswirkungen des Ruhms, der jahrelang bei allem, was ich tat oder unterließ zu tun, einen Großteil der Boulevardzeitungen zu »Die Sünderin sündigt, wieder, weiter, immer noch, hört nicht auf, kann's nicht lassen« animierte. Mit dem Ruhm kamen die Vorwärts- und Rückwärtsverneiger, jene, die nur zum Munde redeten und jene, die es immer besser wussten. Die Anhimmelnden und die Maßregelnden, die Ja-Ja-Ja-Sager und die Nein-Nein-Nein-Zischer. In Deutschland die Sünderin, im Ausland die Deutsche, wehnte ich mich auf wackeliger Wippe, wurde zum Jojo, zur Zitterpappel, flog von euphorischem Optimismus und Geltungstrieb zu selbstzerstörerischer Depression und Tränensusigkeit. Als ich im Zug nach Wien saß, wusste ich, wohin ich nicht gehörte. Doch wohin, wusste ich auch nicht. Das Hollywood 1951, das von einem Senator McCarthy, der Kommunistenbeihilfe, verdächtig worden war und das nun seine politische Vergangenheit vorweisen sollte, dessen linksgerichtete Autoren, Regisseure und Schauspieler vor einem Komitee die Namen Gleichgesinnter preiszugeben hatten, war ein anderes als das Hochgemute, das ich 14 Monate zuvor verlassen. Die Deutsche war weniger suspekt, weil die Kommunisten suspekter. Und die Fragen der herbeieilenden Reporter konzentrierten sich auf die jammervolle Behandlung der demokratischen Berliner durch die kommunistischen Horden und auf die Sünderin. Das verschlafene Mädchen mit durchsichtiger Duschhaube auf weißblondem Haar und dicker Ölschicht auf blassem Gesicht setzt sich neben mich. Der schuldbewusste Blick sucht den Strafenden der Friseuse. »Ich hab mich wieder verspätet«, flüstert sie und rutscht unter die Brause. Aus einem verwaschenen Frotteebeutel angelt sie ein Brötchen, eine Pillendose, ein Buch. Im Spiegel lächelt sie mir zu. »Hi, ich heiße Marilyn Monroe. Und du?« »Hildegard Neff. Über das Neff stolpere ich immer noch. Es ist mir fremd, hat nichts mit mir zu tun. Ist jedes Mal Konfrontation mit einer Niederlage. Einen Namen kann man berühmt machen, nicht zwei. Du bist die Neue aus Deutschland, nicht wahr? Die großen blauen Augen sehen mich lange an. Blanke, verwunderte, bewundernde, neidlose. Andere überschätzende. Kindergesicht. Bei Quäkern aufgewachsen oder bei Gärtner-Ehepaar am Schloss. Nur manchmal die Karossen der Herrschaft gesehen. Ich lese Rilke, sagt sie und zeigt auf das Buch. Kannst du mir von Rilke erzählen? Es ist mein erstes. Weißt du, wann er geboren wurde? Dankbar für Nachhilfeunterricht, sag ich, im gleichen Jahr wie Thomas Mann, 1875. Wer ist Thomas Mann? Kann ich ihn lesen? Kannst du mir Bücher mitbringen? Wie lange drehst du noch? 4 Wochen ungefähr. Also dann sehen wir uns morgen, ja? Sie steht auf, schlurrt mit alten Strandlatschen in den Schminkraum. Kind mit kurzen Beinen und dicken Popo. 1,5 Stunden später remple ich im Korridor ein Mädchen an. Nur an den Augen erkenne ich sie wieder. Mit der Schminke scheint sie gewachsen, scheinen die Beine länger, der Körper schmaler. Ist das Gesicht schimmernd und scheint von Kerzenlicht beleuchtet. Bis morgen und Dank auch, flüstert die kleine Stimme. Am gleichen Abend ein Ball. Preise werden verliehen, Nachwuchs vorgestellt. Am gleichen Tisch sitzt Marilyn Monroe. Sie trägt ein zu enges rotes Kleid, eins, das ich im Fox-Fundus hängen sah. Es steht ihr nicht, und obwohl zu eng, sieht es aus, als wäre es Mutters Altes aus der Mottenkiste geholt und Rouge und Lippenstift dazu. Die Augen halb geschlossen, der Mund halb geöffnet, die Hände zittern ein bisschen. Ein Glas zu viel, Kind, das Bohlenreste probiert. Die Fotografen halten die Kameras über ihre Köpfe, fotografieren in den Ausschnitt hinein. Sie reckt und streckt sich, dreht und lächelt, ist gefällig, bietet an. Jemand beugt sich hinunter, flüstert in ihr Ohr. »Bitte nicht«, sagt sie, »ich kann nicht.« Die Hand stößt ein Glas um, endlich steht sie auf. Die Leute kichern, der enge Rock presst die Knie zusammen. Sie trippelt zum Mikrofon, der Weg endlos, der Gang lächerlich. Sie starren auf das Kleid, warten, dass es platzt, den Busen freilegt, den Bauch, den Hintern. Der Ansager brüllt, Marilyn Monroe. Ein großer Scherz, ein toller Gag, glauben sie und lachen, als sie sich am Mikrofon festhält, die Augen schließt. Pause lässt, in der man nur den Atem hört. Lautsprecher verstärkt, obszön, kurz, stöhnend. Hi, flüstert sie. Und trippelt weg. Einer neben mir sagt, die ist plemplem, döver als doof. Sie hat Angst, sag ich. Du hast Theater gespielt, nicht wahr? Fragt sie mich morgens. Ja, ich würde so gern Theater spielen, aber ich hab Angst. Ich hab Angst vor den Leuten, verstehst du? Wir warten, Merlin, sagt der Aufnahmeleiter. Bitte, mein Haar ist noch nicht fertig, die Schminke, das Kleid. Nur einen Augenblick noch. Komm schon. Sie dreht sich um, sagt, morgen, ja? Die Kamera liebte sie. Die Kamera registrierte ihre Wahrheit, Arglosigkeit und Naivität, mit der sie die Menschen berührte und machte sie mit wenigen Filmen, von denen die meisten dürftig waren, zum Star. Sie registrierte die gleiche Naivität, die sie später zerstörte. Das Absurde an dem Beruf ist, dass ein jeder, der sich für einen guten Lügner hält, auch glaubt, ein guter Schauspieler zu sein. Die großen Filmschauspieler nahmen bewusst oder unbewusst ihre Rollen zum Vorwand, zur Vorlage, um ihre eigene Wahrheit ausdrücken zu können. Sie vergewaltigten die Rollen, machten sie zu ihrem Eigentum und waren, ob Kameliendame oder Anna Karenina, die Garbo, oder ob Bandsängerin, Tänzerin, Sekretärin, die Monroe. Sie berührten die Menschen mit ihrer Kraft oder Verletzbarkeit, mit dem Außergewöhnlichen ihrer Wahrheit. Sie waren die Monstre Sacré, die heiligen Kühe, die Unantastbaren, die keine Verkleidung, kein Kostüm, keine Rolle ändern konnte und deren Mysterium auf der Wahrheit beruhte, auf der Unbestechlichkeit, die nur die Kamera vollkommen erfasste und die auf einer Bühne verloren gegangen wäre. Mehr als jeder andere Schauspieler waren sie abhängig vom Regisseur, von dem, der sie führte und sich dennoch ihren Persönlichkeiten dienend unterordnete. Wie Greta Garbus, Maurice Stiller oder Marlene Dietrichs Josef von Sternberg. Sie starben aus, weil es den dienenden Regisseur nicht mehr gibt, weil er selbst zum Star geworden, dessen Stil eklatant und dessen Stars auswechselbar, oft anonym. Ob es anstrebenswert ist, ein Star im fast schon musealen Sinne zu sein, weiß ich nicht. Else Bongers Begabung ist Voraussetzung, die Frage muss lauten, was kann er? Bekommt hier andere Dimensionen als ursprünglich angenommen. Alraune und der französische Film La Fête d'Henriette beginnen gleichzeitig. Von Montag bis Donnerstag drehe ich in München, von Freitag bis Sonntag in Paris. Der Regisseur Julien Duvivier stellt mich der Presse vor. Erste Deutsche nach dem Krieg in französischen Studios. Eine Schauspielerin macht einen Hofknicks vor mir, kichert etwas, das ich nur halb verstehe. Etwas von Vedette Allemande. Und wie glücklich alle seien, dass die Deutschen wieder da. Man trinkt Champagner, Duvivier übersetzt nur das, was höflich und belanglos. Fragen liegen in der Luft. Ich glaube, ein Bosch gehört zu haben. Schließlich kapitulieren sie vor Duvivier, dem Noblen, der Tee trinkt und seine Crise de Foi bedauert, und gehen nach Hause. Wir arbeiten im Cirque Medrano. Duvivier und ich stehen an ein Gitter gelehnt, rauchen, warten, bis das Licht für die nächste Szene eingerichtet. Ich im goldenen Leopard und Stiefel, Zirkusreiterinnenaufzug, er im grauen Anzug mit bravem Schlips, Sparkassenbeamten ähnlicher als Filmregisseur. Der Schimmel kommt angetrampelt, beäugt, scharrt, kratzt, entleert sich. Heißer Dampf bläst leidenschaftlich auf meine nackte Schulter. Duvivier murmelt, bleiben Sie gelassen, wir lehnen am Tigerkäfig. Aus linkem Augenwinkel sehe ich jadefarbenes Funkeln, von gestreiftem umgeben. Etwas wie Drahtlappen, mit dem man Töpfe scheuert, wischt über Rücken, Holzstangen zwischen uns, die er zermanschen könnte wie Spaghetti. Ich mache einen Satz, liege zwischen Pferdeäpfeln. Der Schimmel schreit und scheint eine Leiter emporzusteigen. Duvivier zieht Zigarettenrest aus Zigarettenspitze, nimmt eine neue, wechselt den Filter, zündet an, geht, ohne den Tiger beachtet zu haben, auf mich zu, sagt, Sie sind zu jung, um nervös zu sein. Wenn ich Französisch spreche, zieht sich sein Gesicht zusammen, als hätte er eine Trigeminusneuralgie. Aber er ist sanft und geduldig und am letzten Drehtag umarmt er mich und spricht Lobendes. Als beide Filme fertig sind, beginnt ein neuer. Ich lese die von Agenten befürworteten Drehbücher während der Mittagspausen in Zügen oder Flugzeugen. Ich lasse mich beraten, beeinflussen, lausche den Eingebungen der mich Umwieselnden. Ich bin leichtsinnig, leichtfertig, ständig in Zeitnot. Ich drehe mit bedeutenden Regisseuren unbedeutende Filme, die oft bedeutendes Geld einspielen, an dem ich nicht beteiligt bin. Die Gagen kommen auf Sperrkonten. Später werden sie transferiert an Dr. Brohm, einen Anwalt in Los Angeles. Verwalten tun andere, die »Lass mich nur machen, du hast nichts als deine Rollen im Kopf zu haben« sagen. Vor jeder Hoteltür lungern Filmfanatische und kreischen, wenn meine angesichtig. Sie stürmen mit gezückten Füllfederhaltern die Hallen, zertrümmern Scheiben, reißen mir Haarbüschel aus, Knöpfe ab. Ich komme in Städte, die ich nicht kenne und in denen mich ein jeder zu kennen scheint. Ich bekomme Preise und werde wie siegreicher General auf heruntergelassenem Verdeck thronend durch Straßen gefahren. Ich besinge erste Schallplatten, synchronisiere meine deutschen Filme ins Englische und umgekehrt. Knef-Doppelgänger-Preisausschreiben werden veranstaltet. Mädchen tragen meine Frisur. Fetischisten klauen meine Wäsche aus Garderoben und Hotelzimmern. Eine New Yorker Modellagentur wählt mich zur Frau, die in den USA Europa am besten vertritt. und Zeitungen hängen mir eine familienglückzerstörende Liebesaffäre mit Gregory Peck an, den ich seit Kilimanjaro nicht mehr gesehen und selbst zu jener Zeit nur dann, wenn es der Drehplan befahl. Es ist Februar 1953. In Berlin beginnen die Außenaufnahmen für einen englischen Film, den Carol Reed inszeniert. Ruinen sind beliebte Kulisse für ausländische Filme geworden. Deutsche Produktionen gehen den Trümmerfeldern aus dem Weg. Sie siedeln ihre Geschichten in lauschigen Wäldern und Marktflecken an oder in der Villa eines in feinnervige Probleme verstrickten Konsuls, Chirurgen, Dirigenten, der den Krieg über kerzenbeleuchteten Hauskonzerten verpasst zu haben scheint. Sir Carol, vom englischen König in den Adelsstand erhoben, sieht aus wie jemand, der aus einem ordentlich gepackten Koffer Hemd und Hose hervorgezerrt, sie in Windeseile angezogen hat und ungefrühstückt losgerannt ist. Halbnasses Haar und Zahnpastareste auf Kinn unterstreichen den Eindruck dringenden Aufbruchs. Er läuft wie ein Haifisch schwimmt. Seine Hände bleiben fast immer in der Stellung, als wollten sie einen Ball auffangen. Wenn er nachdenkt, reibt er kurz die Stirn mit abgewinkelten Daumen. Er trinkt Gin und wird nie betrunken. Er isst selten und ohne Interesse. Er schläft kaum. Bei der Arbeit lässt er sich Zeit. Der Film dauert 5 Monate. Am ersten Tag drehen wir zwischen den Trümmern des Lützowufers. 58 Mal lässt er mich aus einem Taxi steigen und auf ein einsames Haus zugehen. Beim 40. Mal fragt er, ist dir kalt? Nein. Bist du müde? Nein. Nach dem 58. Mal kommt er auf mich zu, grinst, sagt, gewonnen. Von da an waren wir Freunde. Ich hatte seinen Durchhaltetest bestanden. Abends kommen wir zum Kurfürstendamm, Schaschlikbuden, wo mal Häuser waren. Zaghafte Lichtreklamen, Nachtclubs, brave Auslagen, Schmuck, Kleider, Blumen. Über die wenigen Kinos verteilt laufen 4 meiner Filme gleichzeitig. Er sieht die Plakate, schiebt die Hände in die Taschen des wehenden Mantels, sagt, selbst wenn alle gut wären, ist es zu viel. Hildegard Knef las aus ihrer Autobiografie Der geschenkte Gaul, eine Produktion des Funkturm Verlages aus dem Jahr 1999.